Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Danny Hoppe und das sind unsere Themen. Katalanische Regierung soll abgesetzt werden. Letzter Flug bei Air Berlin und das Wetter bewölkt um 9 Grad. Es ist 8 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Im Katalonien-Konflikt ist die Geduld der spanischen Regierung am Ende. Ministerpräsident Rajoy will hart durchgreifen. Die katalanische Regierung soll noch heute abgesetzt und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt werden. Julia Macher in Barcelona, wie wird das Ganze denn jetzt ablaufen? Na, das weiß man eben nicht so genau. Der katalanische Ministerpräsident hat wohl die ganze Nacht im Regierungspalais in Barcelona verbracht, sich mit seinen Kabinettsmitgliedern über die weiteren Schritte beraten. Aber wie die aussehen sollen, das weiß man nicht. Es ist auch noch nicht klar, wie Madrid die Zwangsmaßnahmen umsetzen will. Ob die Zentralregierung jetzt einfach darauf hofft, dass die abgesetzten Regierungsmitglieder am Montag nicht zur Arbeit kommen, ob eine Vertretung aus Madrid geschickt wird oder sogar die Polizei. Es wird von Streiks gemunkelt, von Blockaden, von zivilem Ungehorsam. Bisher blieb es allerdings relativ ruhig. Vielen Dank, Julia Macher. Es gibt neue Hoffnung für einen Teil der Air Berlin-Mitarbeiter. Seit der Nacht steht fest, dass der britische Billigflieger EasyJet 25 Air Berlin-Maschinen kauft. Er will außerdem bis zu 1000 Piloten und Flugbegleiter übernehmen. Air Berlin selbst ist seit dem Abend nur noch Geschichte. Der letzte Flieger landete um 23.45 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel. Dirk Steinmetz war dabei. Es war ein emotionaler Abschied. Eine Ehrenrunde hat der Pilot über Berlin gedreht, in Herzform. Und als dann die Maschine aufsetzt und zum Terminal rollt, da haben viele Mitarbeiter Tränen in den Augen. Auf der Besucherterrasse haben sie sich versammelt und seit Stunden gefeiert. Naja, gefeiert. Es war eine Mischung aus Beerdigung und Volksfest. Die meisten sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. SPD-Chef Schulz will seine Partei nach der Schlappe bei der Bundestagswahl neu aufstellen. Das sei nicht nur ein Betriebsunfall gewesen. Die Fehler der vergangenen 15 Jahre müssten aufgearbeitet werden, sagte Schulz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Über den zukünftigen Kurs der SPD wird in der Partei aber weiter gestritten. Die scheidende Juso-Chefin Ückermann fordert jetzt ganz klar, die SPD müsse linker werden. Hamburgs Bürgermeister Scholz hatte sich zuletzt dagegen für einen pragmatischen Kurs ausgesprochen, der Wirtschaftswachstum und soziale Gerechtigkeit verbinde. Das FBI kommt bei seinen Ermittlungen zur Russland-Affäre offenbar voran. Anscheinend hat eine Geschworenen-Jury die ersten Anklagen bewilligt. Das melden mehrere US-Medien. Demnach könnte es schon am Montag erste Festnahmen geben. Namen wurden aber nicht genannt. FBI-Sonderermittler Müller untersucht seit Monaten, ob US-Präsident Trump und sein Team Beziehungen nach Moskau hatten, um möglicherweise die US-Wahl zu beeinflussen. In der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Frankfurt am Abend mit 1:1 getrennt. Heute geht es mit dem Kampf um die Tabellenspitze weiter. Der BVB will sie verteidigen und muss in Hannover ran. Dazu gibt es die Neuauflage des DFB-Pokalspiels Bayern gegen Leipzig. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Guten Morgen mit dem Antenne Düsseldorf Wetterservice. Viele dichte Wolken bestimmen heute den Himmel über unserer Stadt. Die Sonne schafft es kaum, sich durchzusetzen. Bei kühlen 12 Grad kommt es eher mal zu vereinzelten Regenschauern, besonders Richtung Abend. Der Sonntag und der Montag dann freundlicher. Ein Mix aus Wolken und Sonne bei 11 bis 13 Grad. Reißholz meldet aktuell 8 Grad. Knapp 9 Grad sind es am Kaiserswerther Markt. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, da gibt es eine Warnmeldung von der A57 Köln Richtung Krefeld. Am Kreuz Neuss-West besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dort hat es nämlich einen Unfall gegeben und auch diese Unfallstelle ist noch ungesichert. Dort bitte besonders vorsichtig fahren. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Gestern Abend ist die Geschichte von Air Berlin wohl endgültig zu Ende gegangen. Ja, es war sehr emotional, würde ich sagen. Es waren viele Mitarbeiter von Air Berlin auch hier oben, nicht nur unten auf dem Rollfeld. Haben erst ein bisschen gefeiert und dann kam aber doch die Wehmut raus. Und ich sag, das Spektakel, was die Feuerwehr gemacht hat, war natürlich schon klasse. Am Abend landete die allerletzte Maschine der insolventen Airline am Flughafen unserer Stadt. Unser Reporter war für uns vor Ort und wie er den Abend bzw. die Nacht erlebt hat. Sie hören es um 7:50 hier bei Antenne Düsseldorf. Und jetzt erstmal raus aus dem Bett. Einen schönen guten Morgen. Bitte lass mich noch ein bisschen fahren, bis wir das Meer sehen. Du weißt, wie schön es ist, wenn wir uns morgen früh den ersten Kuss am Strand geben. schon lange dunkel draußen, die Scheiben sind angelaufen und du stehst schon. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil du so schön aussiehst mit deinem Kopf auf meinem Schoß. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Ich bleibe wach, ich geb auf dich ab. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Wir mittendrin und ich bring uns hin. Wir treten Sand von unseren Füßen und fahren weiter, bis wir endlich Lavendel sehen und riechen. Als Proviant haben wir Croissants, Musik und all die Bilder von gestern dabei. Komm, dreh nochmal die Kassette und wir tun so, als hätten wir sie noch nie gehört. Yeah. Ich fühl mich frei und doch zu Hause mit dir. Du bist auch so unbeschreiblich. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Und ich bleibe wach, ich geb auf dich auf. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Wir mittendrin und ich bring uns hin. Ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Und ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt, der Himmel noch schwarz, jetzt still und perfekt. Und ich bleibe wach, ich geb auf dich auf. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt, der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und wir mittendrin, und ich bring uns hin. Ich bring uns, ich bring uns hin. Rein in den Tag mit dem besten Mix. Antenne Düsseldorf. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, babe. left to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're. Antenne Düsseldorf, den Sender der Stadt an diesem Samstag. Und gestern am Freitag, den 27. Oktober, da ist eine Ära der deutschen Fluggeschichte zu Ende gegangen. In der vergangenen Nacht landete die allerletzte Maschine der insolventen Air Berlin am Flughafen in unserer Stadt. Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Janz, der war für uns vor Ort. Robert, sag mal, was war das denn genau für eine Atmosphäre dort? Ich würde sagen, das war gestern Nacht ein sehr emotionaler Abschied. Auf der Flughafenterrasse versammelten sich bereits ab dem frühen Abend hunderte Zuschauer und die sind aus ganz unterschiedlichen Gründen gekommen. Wegen Air Berlin. Solidarisch. Ich finde es traurig. War immer schön mit Air Berlin. Ich bin da zigmal mitgeflogen. Und wir können alles gar nicht nachvollziehen, warum ab morgen der Schluss ist. Meine Eltern arbeiten bei der Air Berlin, alle beide. Und dann habe ich gesagt, dass ich das auch gerne noch sehen möchte. Einfach mal dieses Spektakel, den letzten Flug, die letzte Landung mitzuerleben. Schon, glaube ich, für manche auch ein bewegender Moment. Ja, das war es auf jeden Fall. Ja, unter den Zuschauern, wir haben es gehört, da waren ja auch viele Air Berlin-Mitarbeiter. Wie haben die den Abend erlebt? Ich glaube, das kann man am besten ein Wechselbad der Gefühle nennen. Als am frühen Abend die letzte Maschine nach München gestartet ist, da wurde zum Teil noch gejubelt, als dann gegen 23.30 Uhr zum letzten Mal ein Air Berlin-Flugzeug in Düsseldorf landete. Da war das schon was ganz Besonderes. Ja, es war sehr emotional, würde ich sagen. Es waren viele Mitarbeiter von Air Berlin auch hier oben, nicht nur unten auf dem Rollfeld. Haben erst ein bisschen gefeiert und dann kam aber doch die Wehmut raus. Und ich sag, das Spektakel, was die Feuerwehr gemacht hat, war natürlich schon klasse. Das war wirklich Gänsehaut pur. Du sprichst es an, die Begrüßung des Flugzeuges, das war doch sicherlich irgendwie so ein Höhepunkt, oder? Das stimmt. Passagiere und Crew des letzten Fliegers wurden von der Flughafenfeuerwehr mit Wasserfontänen begrüßt. Da gab es großen Applaus und das sah schon spektakulär aus. Ja, und dieses Bild wird vielen Menschen mit Sicherheit noch lange im Gedächtnis bleiben. Gestern Nacht, da landete die letzte Air Berlin-Maschine am Flughafen in Luhausen. Gehört haben Sie es bei uns bei Antenne Düsseldorf um gleich 7:45. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half-dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. It was summer in the city, and the sun was in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be Der letzte Samstag im Oktober, der bringt auch wieder eine neue Ausgabe des Antenne Düsseldorf Hitklick. Die ganze Woche über wurde auf antennedüsseldorf.de wieder fleißig der Daumen hoch für Ihre Lieblingssongs gedrückt, woraus sich natürlich wieder eine aktuelle Top 10 zusammengesetzt hat. Und da starten wir gleich mit Platz 10 und da finden sich die Strombellas mit Spirits und die hören wir hier nach. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Die große Hardeck-Neueröffnung in Hilden. Entdecken Sie die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Mit zahlreichen Küchen, die genau zu Ihnen passen. Und natürlich unserem kostenlosen Küchenvollservice. Mehr unter hardeck.de. Phantasialand, die Nummer 1 in Fahrspaß. Mit weltweit einzigartigen Attraktionen. Die Nummer 1 in Abenteuer. Mit fantastischen Themenwelten für die ganze Familie. Die Nummer 1 in Entertainment. Mit faszinierenden Shows voller Klasse und Gefühl. Die Nummer 1 in Genuss. Mit außergewöhnlichen Restaurants, Cafés und Bars. Erleben Sie die Nummer 1 in Spaß, Genuss und Abenteuer. Nur im Phantasialand. Mit Volldampf voraus. Preisoffensive bei Edeka Rhein-Ruhr. Heute Pfanniknödel halb und halb, die 200-Gramm-Packung und Hack Apfelrotkohl, das 700-Gramm-Glas, für jeweils 88 Cent. Dazu frische Minutensteaks aus dem Schweinerücken, je ein Kilo nur 5 Euro. Und Blumenkohl der Klasse 1, je Stück nur 85 Cent. Jetzt nur bei Edeka Rhein-Ruhr. Wir lieben Lebensmittel. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise mit Aeroflot Russian Airlines. Genießen Sie an Bord unserer modernen Airliner eine große Auswahl an Gerichten, die von anerkannten Spitzenköchen zusammengestellt wurden. Übrigens, für unsere jüngsten Passagiere gibt es ein ganz besonderes Menü. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen, erleben Sie die erstklassige Küche von Aeroflot Russian Airlines. Mehr Infos auf aeroflot.com und in Ihrem Reisebüro. Während Sie sich gerade auf die Straße konzentrieren müssen, machen 36% unserer Fahrgäste einfach ein Nickerchen. Besser und günstiger als selber fahren. Pendeln Sie jetzt mit der Monatskarte für Bus und Bahn. Alle Infos unter bahn.de/umsteigen. Super. Meine beiden alten Smartphones verstauben im Schrank. Juhu. Warum Dinge behalten, die doch nicht so wirklich du sind? Verkauf sie doch auf ebay.de. Denn nur morgen ist Verkaufstag. Das heißt, keine Provision und immer nur einen Euro Angebotsgebühr. Nur morgen auf ebay.de/Verkaufstag. Kauf bunter. eBay. 50 Jahre Schaffrath in Mönchengladbach. Das Feiern geht weiter. Deshalb gibt's jetzt und nur bis Montag bei Schaffrath 25% Jubiläumsrabatt auf Ihren Einkauf. Natürlich auch in Ihrem Schaffrath Wohnkaufhaus und Küchen-Schaffrath Megastore in Düsseldorf. Noch heute und Montag extra lange bis 21 Uhr geöffnet. Heute fällt der Startschuss der Decathlon-Filiale in Düsseldorf. Kommt zu unserer sportlichen Eröffnung und lasst euch von unserer Auswahl begeistern. Decathlon. Über 70 Sportarten. Ein Store. Ab heute neu in Düsseldorf. Die Mega-Küchen-Sparchance. Im Küchen-Schaffrath Megastore in Düsseldorf, Kopernikusstraße. Gibt's noch heute am Samstag und am Montag 25% auf freigeplante Küchen. Und das sogar extra lange bis 21 Uhr. Mehr unter schaffrath.com. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Alle Passagiere nach Spanien werden zu Norwegian gebeten. Die beste Low-Cost-Airline Europas fliegt sie direkt ab Düsseldorf nach Mallorca, Gran Canaria, Teneriffa, Malaga, Barcelona und Alicante. Schon ab 29,90 Euro. Inklusive gratis WLAN über den Wolken. Jetzt buchen auf norwegian.de. Antenne Düsseldorf. Hitclick. Platz 10. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I missed that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die, but they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. I got guns in my head. wunderschönen guten Morgen hier bei Antenne Düsseldorf, 8.25 Uhr. In der kommenden Nacht, da endet die Sommerzeit. Die Uhren, die werden wieder auf die Winterzeit gestellt. Vielen Menschen macht diese Zeitumstellung zweimal im Jahr ja echt zu schaffen. Die FDP, die hat nun angekündigt, sie will in den Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition für eine Abschaffung der Sommerzeit werben. Manja Borchert berichtet für Antenne Düsseldorf. Die Zeitumstellung bedeutet unnötigen Aufwand, sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen, sagt der FDP-Politiker Michael Theurer in der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Abschaffung der Sommerzeit mache zwar nur Sinn, wenn andere Länder der EU auch mitmachen, aber die FDP glaubt, dass Deutschland auch auf europäischer Ebene überzeugen könnte. Die EU-Kommission prüft aktuell auch schon Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Die Frage werde unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen untersucht, sagte eine Sprecherin. Sobald es ein Ergebnis gebe, werde man die Öffentlichkeit informieren. Es ist ja immer mal wieder im Gespräch. Mal schauen, was diesmal dabei rauskommt. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. So innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Düsseldorf. Schönen guten Morgen, mein Name ist Matthias Esch und das sind unsere Themen um 8:30. Letzte Flüge von Air Berlin, nächste Pleite für die DEG und das Wetter weiterhin mit Wolken und Regen. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Am späten Abend ist der letzte Flieger in der Geschichte der insolventen Airline Air Berlin auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Anschließend kündigte der britische Billigflieger EasyJet an, dass die Airline 25 Air Berlin-Maschinen kaufen und außerdem 1000 Piloten und Flugbegleitern ein Jobangebot machen will. Auch hier in Düsseldorf ist die Geschichte von Air Berlin endgültig zu Ende gegangen. Gegen 23.30 Uhr landete die allerletzte Maschine am Airport in Lohhausen. Auf der Besucherterrasse des Flughafens versammelten sich hunderte Menschen, um bei der letzten Landung dabei zu sein. Passagiere und Crew des letzten Fliegers wurden von der Flughafenfeuerwehr mit Wasserfontänen begrüßt. Aquazoo-Besucher müssen sich auch in den nächsten Tagen darauf einstellen, dass sie nicht alleine im Aquazoo sind. Der Direktor Reiter hat uns gesagt, dass er auch für das Wochenende und die Feiertage keinen Abbruch des Ansturms erwarte. Arne Klü hat mehr zu dem Thema. Seit einigen Wochen gibt es vor dem Parkplatz eine elektronische Tafel, die anzeigt, wenn man mehr als 2 Stunden warten muss. Am letzten Sonntag habe man dort 4 Stunden Wartezeit an der Tageskasse anzeigen müssen, sagt Reiter. Er weist darauf hin, dass es mit einem vorher gekauften Online-Ticket maximal eine kurze Wartezeit geben soll. Außerdem hofft der Direktor, dass die Besucher besser aufpassen. In einem neuen Spiel- und Forschbereich für Kinder waren verschiedene Stationen zum Teil mehrfach zerstört worden. Reiter hofft auf mehr Zivilcourage. Einen weiteren Rückschlag musste die Düsseldorfer EG am Abend hinnehmen. Die Rot-Gelben verloren in Wolfsburg verdient mit 0:3. Verteidiger Johannes Huss machte nach seinem ersten Saisoneinsatz die schwache Angriffsleistung seiner Mannschaft für die klare Niederlage verantwortlich. Es ist immer bitter, wenn man so früh in Rückstand kommt, man auch noch in eigener Überzahl, aber so ist der Sport. Ich denke, im Großen und Ganzen war Wolfsburg die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Wir haben viel zu wenig Druck aufs Tor gemacht, zu wenig Schüsse. Da müssen wir weiter dran arbeiten und dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Damit rutschen die Düsseldorfer in der Tabelle nun auf den vorletzten Platz ab. Morgen kommen die Fishtown Penguins in den ISS-Dom. In der Fußball-Bundesliga steht heute das nächste Topspiel an. Um 18.30 Uhr gibt es wie schon am Mittwoch im Pokal die Begegnung Bayern München gegen Leipzig. Vorher spielen unter anderem noch der BVB in Hannover, Hoffenheim gegen Gladbach und Schalke gegen Wolfsburg. Und das waren die Nachrichten. Den Antenne Düsseldorf Wetterservice gibt's jetzt von Claudia Monreal. Ja, und ich habe ganz gemischte Aussichten. Heute viele dichte Wolken, später auch Regen und 12 Grad in der Spitze. Morgen kommt dann auch die Sonne mal raus. Es weht dazu aber noch ein kräftiger Wind bei 13 Grad. Montag dann ein Mix aus Sonne und Wolken bei nur noch 11 Grad. Aktuell messen wir 8 Grad hier an den Shadow-Arkaden, wie auch am Mörsenbrucher Ei. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, um 8.33 Uhr gibt es nach wie vor die Warnmeldung von der A57 Köln Richtung Krefeld. Zwischen dem Kreuz Neuss-West Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, geschuldet einem Unfall. Und da ist auch immer noch eine ungesicherte Unfallstelle. Also vorsichtig fahren am Kreuz Neuss-West auf der A57. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Ein ganz spezielles Geburtstagsständchen für Julia Roberts kam schon 2 Wochen vor ihrem runden Jubiläum. Mitte Oktober stand der Hollywood-Star bei einer Gala in Beverly Hills auf der Bühne. Sie wurde für ihr Engagement im Kampf gegen AIDS geehrt. Und dann kam als Überraschungsgast Coldplay-Sänger Chris Martin und hat ein bisschen für sie gesungen. Pretty woman. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you're as lovely. Aber nicht nur Pretty Woman, sondern er hat ihr noch ein ganzes neues Ständchen extra gewidmet. Das hören wir uns gleich mal an, denn heute ist Julias 50. Geburtstag und wir gratulieren dann mal ausführlicher hier bei Antenne Düsseldorf. Heute Vormittag mit Claudia Monreal. Guten Morgen. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher. lachende Gesichter. Du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist. Und irgendwann irgendwer dabei ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder freien Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt. Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende. Der beste Mix in Ihrem Lieblingsradio. Für Ihr Wochenende. Antenne Düsseldorf. I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, turn blue. I'd rob a bank in a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh, did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry, if I were sorry, if I were sorry, No. Antenne Düsseldorf hier am Samstagmorgen und ich hätte noch einen Tipp, falls Sie mal Lust haben, ein Jahr lang ein brandneues Auto zu fahren. Genauer gesagt den Seat Arona von Gottfried Schulz. Das geht, wenn Sie eine Gewinnspielfrage auf antennedüsseldorf.de korrekt beantworten. Bis zum Einsendeschluss am Freitag, den 3. November, werden dann 30 potenzielle Gewinner von Antenne Düsseldorf benachrichtigt. Die müssen dann alle am 4. November um 11 Uhr bei Gottfried Schulz auf der Professor-Oehler-Straße in Benrath auflaufen. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, aus einem Sack mit 30 Autoschlüsseln den passenden Schlüssel zu Ihrem neuen Seat Arona zu ziehen. Und nur ein Schlüssel passt dann natürlich tatsächlich. Wir wünschen viel Glück. Dieses Gewinnspiel wird Ihnen präsentiert von Seat Gottfried Schulz in Benrath, Professor-Oehler-Straße. Mehr Infos unter gottfried-schulz.de. Das gab's noch nie. 33% Preisvorteil. Bis einschließlich Montag schenkt Ihnen Höffner sensationelle 33% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Sichern Sie sich 33% ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn und Aber heißt bei Höffner wirklich ohne Wenn und Aber. Gilt auch auf Werbeware, reduzierte Ware und Marken. Mehr unter Höffner.de. Disneys Musical Tarzan. Hier wird die Luft zur Bühne. Und Sie sind mittendrin. Tauchen Sie ein in eine spektakuläre Dschungelwelt. Disneys Musical Tarzan. Nur in Oberhausen. Ihre Tickets unter musicals.de. Nur bis Montag. 33% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Ohne Wenn und Aber. Und heute und Montag das Glücksbox-Finale. Lassen Sie Ihre Box bei Höffner in Neuss öffnen und gewinnen Sie einen Höffner-Gutschein im Wert von 5 bis 3.000 Euro. Und zwar garantiert. Alle Infos unter höffner.de. Antenne Düsseldorf. Hitklick. Platz 9. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Samstagmorgen um 8:45 und ich habe es ja eben schon gespielt. Chris Martin vor 2 Wochen hat auf einer Gala in Beverly Hills für Julia Roberts Pretty Woman gesungen. Aber nicht nur das, er hat sogar einen Song extra für die Schauspielerin komponiert. Das perfekte Geburtstagsständchen also. Denn Julia Roberts wird heute 50 und Antenne Düsseldorf-Kollege Jörg Albrecht gratuliert. Julia Roberts Lächeln, eine halbe Meile breit, zeitlos und strahlend wie ein heller Stern. Ja, dieses Lächeln ist nicht nur ihr Markenzeichen, es gilt auch als das schönste Lächeln von Hollywood. Allerdings nur ohne Ton, denn mit hört sich das dann so an. Julia Roberts 2001 bei der Oscarverleihung. Sie gewinnt für ihre Rolle als Erin Brockovich im gleichnamigen Film und beweist damit, dass sie nicht nur Romcoms drauf hat, also romantische Komödien. Wobei, lustige Szenen gibt es auch in Erin Brockovich. Leider habe ich zu wenig Grips, kein Jurastudium und Ed hat längst das Vertrauen in dieses System verloren, stimmt's? Ja, Sie haben recht, ich habe es völlig verloren. Also habe ich eben das gemacht, was ich am besten kann. 634 Männern in 5 Tagen den Schwanz gelutscht. Könnte auch eine Anspielung sein auf die Rolle, die sie 1990 zum Weltstar macht. Julia Roberts spielt die Prostituierte Vivian, die sich auf eine Beziehung mit einem Kunden, Richard Gere, einlässt. Was verdient man heutzutage in Ihrem Job? Unter 100 Dollar läuft gar nichts. 100 Dollar die Stunde? Wirklich eine schöne Stange? Nein, im Augenblick noch nicht, aber es könnte eine werden. Das Märchen von der Nutte und dem Millionär ist für Julia Roberts Segen und Fluch zugleich. Da sei Pretty Woman eine Marke in ihrer Karriere, erzählt sie. Die Leute würden sie immer noch darauf ansprechen, aber sie sei doch mittlerweile eine ganz andere Person und nicht mehr das 20-jährige Mädchen, das von der Welt des Showbiz keine Ahnung hat. Zum 5. Mal ist Julia Roberts übrigens vom Magazin People zur schönsten Frau der Welt gekürt worden. Rekord. Gut zu lachen hat sie also auch noch mit 50. 50 Jahre wird Julia Roberts. So sieht sie wahrlich nicht aus. Eine Megafrau. Happy Birthday. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when, I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. From the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when, I like me better when I'm with you. Mm-hmm. Stay a while, stay here with me. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay here with me. Wochenende viel unterwegs ist, vor allem im Auto, da läuft das Radio eigentlich immer mit. Der beste Mix in Ihrem Lieblingsradio. Für Ihr Wochenende. Antenne Düsseldorf. Einfach mein Lieblingsradio. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Emil aus Prien. Braune Champignons, 250 Gramm, 19% billiger, nur 88 Cent. Und M&M's, verschiedene Sorten, 213 Gramm, 31% billiger, nur 1,99 Euro. Lidl lohnt sich. Der NRW-Einrichtungstipp. Entdecken Sie Roller neu. Attraktive Wohnideen, Polstergarnituren, Wohnwände, Boxspringbetten, Kleiderschränke, Couchtische und Küchen. Über 10.000 Möbel zum besten Preis. Diese Woche mit super Finanzierung. 0% Zins für 36 Monate. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland. Manche Menschen nutzen überall das Passwort 12345. Das kleben sie auf ihren Rechner, gehen damit in ein Café mit WLAN und, ups, lassen ihn dort liegen. Für alle, die es lieber etwas sicherer mögen, haben wir ein Angebot. Ausgewählte Audi-Gebrauchtwagen mit kostenloser Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr und 0,99% Sonderfinanzierung. Jetzt bei Ihrem teilnehmenden Audi-Gebrauchtwagen-Plus-Partner. Audi. Vorsprung durch Technik. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche à la Kehrgarten, verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,49 Euro. Und frische Ente aus Deutschland, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und auch am Samstag gibt's à la Kehrgarten für nur 1,49 Euro. Und frische Ente für nur 3,99 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. So neu, so hot. So McDonald's. Knackige Wurst, herzhafte Röstzwiebeln, würzige Gurkenscheiben in einem knusprig getoasteten Brötchen. Mit Ketchup und Senfsoße. Mmh, der McDonald's Hotdog. Schon probiert? Die Peugeot Flatrate Sondermodelle. Zum Beispiel das Parkplatzwunder Peugeot 108 für 109 Euro. Null versteckte Kosten, null Anzahlung. Inklusive Wartung und Verschleiß. Peugeot. Impress yourself. Sparen. Während Janine Kunze noch übt, hat Poco eine kleine Überraschung für Sie. 20% Rabatt auf alles. Als Dankeschön für alle unsere Kunden. Bis Montag in allen Poco-Märkten. 20% auf alles. Alles klar, alles Poco. Erleben Sie die Flatrate-Sondermodelle bei Peugeot. 9, 10, 11 Karstadthäuser feiern Geburtstag und wir feiern mit. Denn bei einem Einkauf ab 100 Euro schenken wir Ihnen jetzt 20 Euro für Ihren nächsten Einkauf. Aber nur noch heute bei Karstadt und auf karstadt.de. Die Kaufland Spar-Dich-Reich-Wochen. Jetzt mit Müller Fruit Joghurt. Verschiedene Sorten, die 150 Gramm Becher nur 25 Cent. Und Koppenrad und Wiese Festtagstorten. Verschiedene Sorten, je 800 bis 1450 Gramm Packung für nur 5,77. Kaufland. Gute Woche. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Feiern Sie mit uns die große Hardeck-Neueröffnung in Hilden. Die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Und das Beste? Alle anderen Hardeck-Häuser feiern mit. Mit fantastischen Neueröffnungsangeboten für Ihre Küche. Natürlich immer mit unserem kostenlosen Küchenvollservice. Mehr unter hardeck.de. Hallo, Jürgen Klopp hier. Heute ist ein Volltreffer im Netz gelandet. Und es ist kein Ball. Die drei neuen Opel On Sondermodelle Corsa, Mokka X und Astra. Top ausgestattet und bestens vernetzt mit WLAN direkt im Auto. Jetzt bis zu 3.000 € Preisvorteil sichern und ohne Zinsen finanzieren. Inklusive 5 Jahre Garantie. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern. Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Süß und saftig, das sind doch... Richtig, Clementinen. Lecker und so viele. Klasse 1 aus Spanien in der 2,3 Kilo Kiste für... 6 Euro? Nee, für nur 2,49 Euro. Dann geh doch zu Netto. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 9. Mal für die Little Girl. Das ist der beste Mix.